Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kleiner Cast, der Podcast von Kleiner 3. Ich bin Anne und ich freue mich riesig, dass wir jetzt wieder aus unserer etwas verlängerten Sommerpause zurück sind und euch eine neue Folge präsentieren können. Und ich habe für die erste Folge nach dieser Pause auch gleich einen ganz großartigen Gast, und zwar die Bianca ist hier. Hallo. Hallo Anne. Genau. Ich habe dich ja aus einem ganz bestimmten Grund hier, weil du nämlich ein tolles und spannendes neues Buch geschrieben hast. Und vielleicht stellst du dich aber erstmal kurz vor mit dem, was du so machst, für Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen. Ja, das ist immer eine schwierige Frage zu beantworten, weil ich mache so gefühlt viel zu viele Dinge gleichzeitig. Ich betreibe den Blog Groschenphilosophin seit 2014 inzwischen schon und mache auch auf Instagram Critical Influencing. Also ich mache nicht nur so Würstchen essen in der Badewanne oder Kaffeetassen auf nackten Beinen, sondern ich beschäftige mich mit prekären Arbeitsverhältnissen, Lebensverhältnissen, aber auch mit toxischen Beziehungen, Dating, manchmal auch Film-Reviews zu A Star Is Born, den ich auch nicht so ganz super fand. Spoiler. Off-topic. Yeah. Ich mache also Broadcasting im Internet und habe jetzt eben auch ein Buch geschrieben, mein erstes Buch beim Rowohlt Verlag ist rausgekommen. Und ja. Das heißt das Millennial Manifest. Genau. Schon verraten. Es hat diesen tollen, großartigen Titel. Ich habe eigentlich einen anderen dafür gedacht gehabt, nämlich Nicht euer Ernst. Den ich eigentlich viel geiler finde, muss ich gestehen. Ja, ich finde auch Nicht euer Ernst wäre auch so sehr wienerisch gewesen irgendwie. Und hätte glaube ich, auch gut gepasst. Da hat der Verlag dann aber gesagt, man weiß nicht, was das jetzt sein soll, was ist gemeint. Mhm. Und beim Begriff Millennial, glaube ich, läuten schon mehr Alarmglocken oder mehr... Ist mehr so ein Buzzword. Ist so ein Buzzword. Und ich glaube... Bücher mit Buzzwords verkaufen sich dann noch besser, oder? Ist halt so ein klassischer Marketingzug natürlich, dass man da irgendwie was haben muss, was dann so ein Eyecatcher ist, wie man ja so schön sagt. Ja, genau. Und dann zum Beispiel auch gibt's ja ganz viele Bücher auch jetzt mit dem Feminismus-Buzzword fast schon. Das stimmt, das ist mittlerweile auch irgendwie schon eins geworden, ja. Also vielleicht kommen jetzt bald ganz viele Millennial-Bücher. Also ich merke auch so, gerade in dem letzten halben Jahr, im letzten Jahr ist der Begriff auch so im Deutschen angekommen. Mhm. Da hatten wir ja vor 2 Jahren war der Begriff ja noch total so... Das war eher so die amerikanische Debatte, ne? Total. Ja. Und ich habe dazu auch noch eine schöne Geschichte zu dem Buch. Kennst du den Podcast Millennial? Nee. Ja. Ich habe den entdeckt im Sommer 2016, glaube ich, als ich gerade dabei war, meine erste Festanstellung zu kündigen in einem großen Medienhaus. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich gerade so gelaufen bin, 5 Runden. Und dann war da so eine Bank. Und ich war schon total außer Atem und habe mich irgendwie so auf den Boden geschmissen. Und dann war ich so, ach, hören wir mal Podcasts. Ich habe damals noch gar nicht Podcasts gehört und bin irgendwie wie auf dem Handy ausgerutscht. Yeah. Und dann kam, ich schwöre es dir, einfach dieser Millennial-Podcast. Ich weiß nicht mehr, wie der kam. Ja. Ich wusste ja gar nicht, dass es den gibt. Yeah. Wahrscheinlich war es irgendwo bei Explore. Okay, es wird jetzt nicht durch Zauberhand da aufs Handy gekommen sein. Aber der war dann so gut und der war so ehrlich von einer jungen Frau geschildert, wie sie quasi struggelt mit dieser prekären Arbeitsweise, die sie sich selbst irgendwie auch aufbürdet, mit diesem Podcast machen, und dann gleichzeitig möchte sie durch den Podcast aber auch in eine Radioredaktion rein und sie sieht das so als Sprungbrett, aber sie macht so viel oder hat so viel gemacht, dass sie irgendwann auch schon noch um 22.30 Uhr geschnitten hat und nicht mehr geschlafen hat, und sie hat diesen ganzen Prozess, es ist ja irgendwie auch immer das Absurde bei der Sache, den Prozess dann begleitet, wie sie sich selbst ausbeutet. Okay. Also so quasi, you're listening to a podcast I've recorded at midnight while I'm sitting in my room and my dog sleeping in my lap. Und dann, so waren halt diese Episoden. Yeah, yeah. Und ich war halt so, oh mein Gott, dieser Podcast, das ist alles, was ich gebraucht habe. Geil. Ja, gutes Zeichen auf jeden Fall. Und Es soll auf jeden Fall auch in dieser Folge um dein Buch gehen, beziehungsweise um die Themen, die du ja alle schon angesprochen hast. Die sind ja da sozusagen kondensiert, ja. Nochmal zusammengefasst. Und da würde mich jetzt natürlich als erstes interessieren, warum braucht es denn ein Manifest für Millennials, deiner Meinung nach? Ja, das Ding ist, ich glaube eben, es gibt gar nicht den Millennial. Es gibt Millennials, die sich gar nicht damit identifizieren oder gar nicht irgendwie mitbekommen, dass sie welche sind und sich drüber lustig machen. Also ich glaube, ich bin zum Beispiel noch so ganz knapp drin in der Kategorie. Ja. Und aber mittlerweile wird das auch so für sämtliche jüngere Generationen irgendwie so als... Absolut, also dabei ist Generation Z ja eigentlich schon ab 96, 97. Ja, und gerade im deutschsprachigen Raum wird er noch überhaupt nicht differenziert. Aber ich bin ganz klar Millennial. Ich bin Ende 91 geboren, also jetzt 26 Jahre alt. Und ich kannte die Wirtschaftskrise nur aus den Zeitungen, die ich in der Schule lesen musste. Ich habe da so Wirtschaftskrisentagebuch drüber geführt. Es war noch ganz lustig damals. Hat man sich ja noch nicht vorstellen können, wie das später dann das eigene Leben... So, das hat was mit mir zu tun. So, was? Das wird das eigene Leben mal betreffen, dass wirklich da gerade viel den Bach untergeht. Und warum es das Millennial Manifest braucht, ist unter anderem auch Leuten wie Gregor geschuldet. Da lese ich jetzt kurz was vor. Wer ist Gregor, genau? So, das war auf Zeit Online. Kontoauszug heißt diese Kategorie im Ressort Arbeit. Die Headline war: Ich lebe das Leben eines 16-Jährigen, der ab und zu Jobs macht. Gregor, 34, ist freiberuflicher Kommunikationsdesigner. Im vergangenen Jahr verdiente er 15.000 Euro brutto. So, dann zum Thema Miete sagt er: Aus der Notlösung, erstmal wieder bei meinen Eltern in einer brandenburgischen Kleinstadt einzuziehen und mir damit die Miete zu sparen, ist unversehens ein dauerhaftes Arrangement geworden. So, steht jetzt einfach mal da. Ja. Und dann bei wöchentlicher Arbeitszeit sagt er: Alles zwischen 0 und 70 Stunden ist normal für mich. Wenn ich Jobs habe, bei denen die Deadlines eng liegen, schiebe ich auch mal 5 Nachtschichten hintereinander. Dann wiederum passiert auch mal eine Woche lang gar nichts. In meinem Fall ist es auch schwierig zu differenzieren, wo der Job aufhört und wo die Freizeit anfängt. Wenn ich gerade keine Aufträge habe, zeichne ich für mich oder versuche mir neue Skills anzueignen. Und ja, ich denke, alles, was er gesagt hat, sind Probleme der Millennials. Und manche Millennials haben noch gar nicht verstanden, wie sie sich selbst ausbeuten, wie sie von anderen ausgebeutet werden, sei es in der Festanstellung oder wie in seinem Fall in der Freiberuflichkeit. Mhm. Also, das muss man sich mal vorstellen, da wäre sowas möglich gewesen, dass das vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, dass man das so sagt: Ja, ich bin 34 und ich habe studiert auch, also ich habe das dann noch weitergelesen, der hat auch studiert, der hat ein Diplom, irgendwie, dass er bei seinen Eltern wohnt, mit Mitte 30 in Deutschland. Mhm. Ist denn das die Zustände, auf die wir hinsteuern, dass wir wieder zu unseren Eltern sind, wie in Spanien? Ja, oder gar nicht erst ausziehen. Ja, also, ja. Was denkst du? Ich finde es krass, also ich finde es sehr symptomatisch für genau das, was alles schiefläuft, also inklusive dieser ganzen Sachen mit so, ja, und dann mache ich halt noch die Nachtschichten und so, also ohne halt zu hinterfragen, wie krass das eigentlich ist. Ja. Und diese, ja, ich sag mal, da sieht man, glaube ich, ganz gut, wie all die Arbeitsrechte, die ja auch hart erkämpft worden sind, für die Menschen, die jetzt zum Beispiel in der Fabrik oder auch im Unternehmen irgendwie tätig sind, gerade... Also nicht nur, aber ich finde besonders für Freiberufliche, ich meine, da spreche ich aus eigener Erfahrung, nochmal besonders verschwimmen, gar nicht mehr da sind und das ja natürlich Tür und Tor öffnet für so eine Ausbeutung von der Seite, von der du halt ja deine Honorare kriegst, aber natürlich auch für eine Selbstausbeutung, die dann im schlimmsten Fall noch irgendwie geframed wird als, ah, aber ich mache das ja alles, weil ich meinen Job so sehr liebe, ne? Also dieses klassische, ich mache das ja aus Leidenschaft, was ja, glaube ich, für Frauen nochmal extra so ein Thema ist. Also ja, das liest man ja auch fast jeden Tag, wenn man auf Facebook in irgendwelchen Freelance-Gruppen ist, dass dann Leute so ihre Probleme reinschreiben, sowas wie, ja, ich werde nicht bezahlt und mein Auftraggeber hat mir geschrieben, er hat selber noch kein Geld erhalten, so. Ja, und kannst du jetzt deiner Vermieterin sagen, ich habe jetzt, sorry, aber mein Auftraggeber hat halt das Geld noch nicht bekommen, deshalb zahle ich es ihnen dann auch 40 Tage später. Ja, vor allem sagt das mal dem Finanzamt dann noch zum Beispiel. Ja, sagt das dem Finanzamt oder letztens hat eine Freundin von mir hat das Angebot bekommen, dass man sie in, Achtung, Strohhalmen bezahlt. Die ist selbstständige Köchin und ihr wurde als Gegenleistung wurden ihr 200 Strohhalme angeboten. Was? Ich glaube, die hätte ich dir ja sonst wohin geschoben. Was sollen wir denn damit anfangen? Es wird halt immer absurder. Ich denke mir manchmal so... Hier hast du diese Glasperlen, diese bunten, ne? So, also es ist ja irgendwie... Es ist wirklich absurd. Also ich tausche mich dann auch immer regelmäßig aus und was man dann so zu hören bekommt, dann... Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich sprachlos. Außerdem habe ich jetzt das Buch geschrieben, da ist jetzt auch viel drin. Also, ja, das ist auch gut. Es ist... Aber das Buch alleine wird es halt nicht lösen. Das nee. Buch alleine wird gar nichts verändern. Es muss wirklich... die Leute müssen wieder mal realisieren, was ihnen geschieht und halt nicht sich denken, na ja, ist halt so. Also ich weiß auch selber noch von mir, vor 3 Jahren zum Beispiel, als ich noch studiert habe, habe ich auch mal manchmal so Texte geschrieben, die dann nicht gedruckt wurden und habe einfach kein Ausfallhonorar verlangt. Weil ich wusste das gar nicht. Ich wusste das gar nicht. Also das hat mir niemand beigebracht, was ich für Rechte habe. Ich habe zwar Medienrecht an der Uni gehabt, weil ich Publizistik studiert habe, aber da ging es nicht um die Rechte, die man selber hat, sondern was passiert bei Urheberrechtsverletzung oder so oder Recht am eigenen Bild und solche Sachen. Aber wenn ein Auftraggeber dich beauftragt, und du hast es schwarz auf weiß, dann nimm dir bitte einen Anwalt und hol dir das Geld. Und ich will, dass das alle machen. Ich will, dass ich nicht die einzige bin, die sich dann fürchten muss, nie wieder Jobs zu bekommen, was ergo noch nie passiert ist. Es läuft gut. Okay, Leute, ihr könnt euch ruhig klopfen auf Holz. Ja, wirklich. Also ich denke halt auch, dass Firmen, die diese ausbeuterischen Arbeitsstrukturen zulassen, auf lange Sicht halt auch keine guten Mitarbeiter finden werden. Oder halt nur solche, die sich weiterhin selber ausbeuten, bis zum geht nicht mehr. Was dann wieder für die Firma gut wäre, für das Individuum schlecht. Deshalb erstmal beim Individuum anfangen. Ja, und das ist halt schwierig, ne? Also insofern gibt's ja jetzt, ich weiß nicht, gibt sowas, es gibt immer so ein paar Versuche, so eine Art Gewerkschaften für Freiberufliche zum Beispiel zu starten, aber es ist schon noch schwieriger, das zu koordinieren, als jetzt eine Gewerkschaft zu sagen. Ja, Verdi gibt's ja zum Beispiel. Ja, also wie man das dann irgendwie da auch mit einfließen lässt, dass es eben nicht nur immer nur für das Angestelltenverhältnis gilt, sondern man das eben auf alles ausweitet. Beziehungsweise, ich finde auch gerade mit der Digitalisierung und allem, was ja auch an positiven Sachen natürlich damit einhergeht, aber eben auch viel Problematisches kommt, was oder schon passiert, was dann eben genau bedeutet, dass das, was für Angestelltenverhältnisse hart erkämpft worden ist, jetzt plötzlich wieder so über den Haufen geschmissen wird und sich das eher als Normalzustand jetzt etabliert. Also ich meine, was ja zum Beispiel groß diskutiert wird, ist ja auch dieses ganze E-Mails nach Feierabend senden und wie bist du verpflichtet, das anzuschauen. Ja. Ne? Wo klar ist, wo hast du als angestellte Person eine ganz andere Grundlage zu argumentieren, weil da klar ist, das und das ist meine Arbeitszeit, im Gegensatz zu einer freiberuflichen Person, die theoretisch ständig verfügbar sein sollte oder zumindest oft diese Anspruchshaltung da ist. Ja. Da gab es ja auch das Beispiel von VW, glaube ich. Zumindest die haben vor ein paar Jahren so eingeführt, dass die E-Mails abgeschaltet wurden ab 17 Uhr. War das nicht VW? Ich glaube, das war VW. Es war auf jeden Fall ein Auto, Autoindustrie. Und da gab es so viele Artikel dazu. Und dann, paar Jahre später, hat man plötzlich Slack am Handy als App. Ja, genau. Wow. Und dann wird das auch noch in Werbespots als etwas Gutes verkauft, weil keep your employees updated, no matter where you are, no matter what time it is. Am besten noch im Urlaub. Und dann. Also es gibt einfach überhaupt keine Grenzen mehr, wenn wir sie uns nicht selber schaffen. Und ich habe auf meiner Website jetzt Fax eingeführt. Also geil. Für mich selber, wann ich meine E-Mails beantworte und dass ich es mit den Öffnungszeiten so halte wie österreichische Ämter. Ab 13 Uhr am Freitag geht gar nichts mehr bis Montag 9.30 Uhr. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Und ich finde, das ist halt eine Möglichkeit. Ja. Man muss halt wirklich anfangen und ich lasse dich jetzt mal was sagen. Ich finde das super. Ich labere ich da die ganze Zeit. Aber das wäre ja auch, insofern wäre ja auch, denke ich mal, ein ideales Resultat, wenn jetzt Leute dein Buch lesen, dass sie genau für sich mal evaluieren, so, hey, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Was sollte ich dann da irgendwie ändern? Ne? Also wie kann ich vielleicht an meinen eigenen Arbeitsbedingungen auch was ändern. Also das Problem ist ja oft, dass wir ja, eher so tun wie, ja, das ist jetzt so, so ist das jetzt und da kann man eben nichts dran ändern und dass wir gerade, wenn wir uns auch zusammentun, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt davon, ne, dass nicht wir nicht irgendwie als Einzelkämpferinnen unterwegs sind. Ja, das ist natürlich die Gefahr, das ist natürlich, was alle wollen, dass man sich nicht vernetzt, dass man sich nicht austauscht und dass quasi, wenn man selber einen Job ablehnt, der quasi schlechte Arbeitsbedingungen hat, dass ihn einfach der Nächste macht. Genau. Und diese Kette gilt es zu durchtrennen. Ja, vor allem auch gerade, redet über Honorare. Bitte, redet. Werden wir auch, vielleicht jetzt nicht in dem Podcast, aber das werden wir definitiv heute noch tun. Aber, also, ne, redet wirklich, macht transparent, was verlangt ihr, wo denkt ihr, wie verhandelt ihr, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, tauscht euch da unbedingt aus. Also, gerade auch wieder mein ganz besonderer Tipp an Frauen. Ja. Ja. Ich habe auch in meinem Buch ebenso, weil du gerade gesagt hast, habe ich so Kapitel drin, glaube ich, wo sich viele wieder erkennen werden. Zum Beispiel die Frage, kannst du bitte dein MacBook mitbringen bei Startups? Ja, ja, ja. Ich tue das dann so essayistisch ein bisschen auseinandernehmen, dass es halt auch lustig zum Lesen ist. Dass und man nicht immer die Arbeitsmaterialien zur Verfügung hat. Ja, genau, das zum Beispiel. Oder dieser Spruch von Lady Gaga, ist ein ganz alter, so, eine Karriere wacht nie morgens auf und sagt, dass sie dich nicht liebt. Und ich sag halt, ja doch. Was? Also eine ja, das hat Lady Gaga tatsächlich mal gesagt. Aber inzwischen, glaube ich, nach ihrer Netflix-Doku. Ich glaube auch, dass sie nee, aber ich habe Gutes gehört. Ja. Also ich glaube auch, dass er mittlerweile vielleicht ein bisschen anders drauf ist. Ja, also die hat sich auch weiterentwickelt. Ja. Aber diese Dinge, mit denen sind wir halt noch aufgewachsen in den letzten 10 Jahren. Die haben halt dieses ganze, wenn du nur hart genug arbeitest, kannst du es schaffen, Denken geprägt. Diese ganze Leistungsgesellschaft, ja, der ist halt, du kannst es halt nicht schaffen. Ja. Also, sag ich jetzt. Ja, absolut. Du kannst es schon schaffen, aber dann kannst du dir mal ansehen, was für ein Leben du haben wirst. Aber oder was, nicht haben wirst. Ja, eher das. Was mich ja noch interessieren würde, wie ist denn das? Du schreibst ja sonst vorwiegend auch für Online-Medien, ne? Ja. Ja. Dann war das, und jetzt hast du so ein Buch aus Papier und mit allem Pipapo. Wie war denn das so vom Schreibprozess her? War das sehr, sehr anders oder, also, wie hat sich das für dich angefühlt? Auch gerade jetzt vielleicht, wo es da ist. Ich finde, dass das sich besser anfühlt. Also, weil es endlich mal etwas ist, was man wirklich auch anfassen kann, was da ist, was Bestand hat, was man irgendwie nicht nach einer Woche vielleicht wieder vergisst. Es ist halt so ein zusammengefasstes Stück Aktivismus oder wie soll ich es nennen? Ich meine, das Thema hat auch schon länger in dir gebrodelt. Ja, das Thema ist auf jeden Fall das, was mich die letzten 2-3 Jahre am allermeisten beschäftigt hat, eben digitale Arbeit, und beschäftigt mich immer noch sehr. Und ich hatte das Gefühl, in diesen vereinzelten Artikeln im Internet, dass da einfach nicht so ein großes Ganzes entsteht. Und es wird dann auch viel kopiert. Also was vor 2 Jahren zum Beispiel noch radikal war oder vor 1,5, siehst du heute dann wieder auf jeder Website. Weißt du, was ich meine? Ist dir das nicht auch ein bisschen mit dem Feminismus-TM aufgefallen? Ja. Weißt du noch vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren, wenn du da was über Feminismus geschrieben hast und über die Rechte der Frau, dann war das, da hast du dir gleich den Twitter löschen können, weil das war ja nicht mehr schön anzuschauen. Ja, da war es so krass. Also, oder weiß ich nicht, ich habe irgendwie in demselben Jahr, wo Aufschrei war dann am Ende des Jahres diese unsägliche Blackface-Geschichte bei Wetten, dass, und ich weiß noch, da wurden dann irgendwie Artikel geschrieben, so nach dem Motto, wie, erst war sie gegen Sexismus, jetzt ist sie auch noch gegen Rassismus, was ist denn da los, so ungefähr, weil ich mich halt auch natürlich dagegen ausgesprochen habe, und wie so, hä? Und ich meine, immerhin haben wir jetzt solche Hashtags wie MeToo, also Me2, ne, so, das ist schon mal ein Schritt weiter, aber klar, das ist, ich finde es auch immer schwierig, manchmal hat man so das Gefühl, das ist dann so, auch so ein bisschen en vogue manchmal nur, ne? Und dann ist es auch jetzt wieder gerade in dieser Internet-Content-Maschine so durchgenudelt. Ja, oder bestes Beispiel. Also ich glaube, da muss man aufpassen, was wirklich konstruktiv zu einer Debatte beiträgt und auch, was verändern möchte. So zu dem Thema. schreibt eine Autorin auf Edition F, warum irgendwie die 40-Stunden-Woche überholt ist. So, was ich auch schon vor 2 Jahren geschrieben habe. Ja. Und was macht Edition F? Fragt meine Freundin an aus Wien, ob sie einen Artikel von ihr übernehmen können vom Blog für 0 Euro. Ja, nicht also, gut. Also das ist echt unfassbar, was Edition F da macht. Oder auch mit ihrer Community-Section, wo sie da irgendwie sagen, wir geben euch Reichweite und ihr könnt euer Thema sharen. Ihr könnt hier Menschen bewegen und Frauen zeigen, dass sie stark sein können. Mhm. Und das ist einfach widerlich. Es ist halt erstens mal untergräbt das sozusagen wieder die Honorare von Freien, mhm, weil Edition F sozusagen braucht ja gar keine Freien, weil das schreiben ja dann eh irgendwelche, so, mhm, irgendwelche Menschen, die gerne schreiben und die machen das ja auch noch aus Leidenschaft, weil die haben vielleicht nebenbei einen super tollen anderen Job. Und gleichzeitig... Stimmt, die sind nicht, die sind davon abhängig. Ja. Genau, und gleichzeitig machen die jetzt so dieses Großthema digitale Arbeit, oh, Arbeitsrecht. Und was passiert intern? Yeah. Gar nichts oder sogar noch das Gegenteil. Und das meine ich damit, oder... Nein, das meinst du. Das hast du gerade gesagt. Wir meinen das beide. Mit diesem... en vogue sein. Ja, ja, jetzt ist auf einmal digitale Arbeit ist jetzt Trend. So, ich sage jetzt nicht, dass ich diesen Trend geschaffen habe. Ich habe vor 1,5 Jahren damit angefangen oder vor 2 und da gab es auch schon genug. Also sowas jetzt nicht, aber ich weiß trotzdem, dass dieser Text mit dieser 40-Stunden-Woche, den ich da geschrieben habe, der damals über Z und Zeit Online lief, der hatte irgendwie über 1000 Shares, also geteilt. Der wurde über 1000 Mal geteilt. Der hatte 7000 Likes. Der ging halt total durch die Decke. Und die Artikel jetzt, naja, sind halt auch wieder, haben halt jetzt, weiß ich nicht, 40 Likes. Liegt zwar daran, dass keiner mehr auf Facebook ist, unter anderem. Mhm. Oder halt nur noch die älteren Semester. Und ja, andererseits halt auch daran, dass diese Themen schnell dann wieder so durchgenudelt werden von jeder Redaktion. Und das ist doch... Dasselbe Problem hat doch auch der Feminismus-TM, oder? Weißt du nicht? Puh, ja, oh Gott, das wäre schon wieder eine ganz eigene Folge, gesagt. Aber ja, das hat nicht, also stimmt natürlich von, schon. Von den Mechanismen her, dass man sich gerne damit jetzt schmückt und irgendwie, genau, wir haben das haben auch. Genau, alle klopfen sich auf die Schulter. Schön, dass wir mal drüber geredet haben, aber es ist am Ende eigentlich nichts bei rumgekommen. So, das ist das, was mich natürlich immer total nervt. Oder so, aber morgen bist du trotzdem um 8.30 Uhr da beim Meeting, gell? Ja, Homeoffice gibt's nicht. Wenn du das Homeoffice hast, dann müssen wir es auch allen anderen geben. Entschuldigung. Genau, oder so klassisch, voll gut, dieser Text über Sexismus, aber mein Kumpel hier, da musst du jetzt ja wirklich nicht so zu dem sein und den irgendwie kritisieren, ne? So die Nummer. So, ja, und das ist halt auch ein Grund, um zum Anfang deiner Frage zurückzukommen, warum ich nicht mehr im Journalismus tätig sein werde, weil Journalisten sind gut darin, alles Mögliche zu kritisieren, überall Ungerechtigkeiten zu sehen und in ihrem eigenen Milieu sind sie selber Ausbeuter. Wow, was ist denn das für eine Heuchelei? Das ist für mich das, was mich wirklich am allermeisten ankotzt, diese Blindheit da hingehend oder auch was du gesagt hast mit diesen, wann schickt man SMS und so oder E-Mails. Ein Beispiel noch dazu, dann hören wir auch auf mit dem Thema. Wobei, schauen wir mal. Och, vielleicht kommt noch was. Ja. Habe ich auch, es ist erst vor kurzem passiert, dass ich um 21 Uhr eine E-Mail bekommen habe von einer Redakteurin und die meinte dann, ja, so, super Text, ist im Großen und Ganzen alles da. Und dann so die Verbesserungen und Korrekturen und so. Ja, wäre gut, wenn du mir das bis morgen schickst, weil Freitag ist Druck. Ja. Geil. Lass ich jetzt mal so stehen. Ja, wow. Also wo du im Grunde auch nur noch eine Nachtschicht einlegen kannst, um das erfüllen zu können, ne? Ja, und auch noch auf WhatsApp so, ja, jetzt kommt dann, bin ich endlich zu Hause, jetzt habe ich Zeit, diesen Text anzuschauen. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema, nämlich dem Klassismus und diesem Akademikertum im Journalismus. Ich glaube, das liegt halt auch daran, dass manche Menschen wirklich einfach gar nicht davon abhängig sind oder sich denken, die machen das wirklich nur aus dieser, was war es eigentlich dann? Pflichtgefühl und Leidenschaft, Selbstverwirklichung. Ja. Ich meine, es ist natürlich schon immer noch so Prestige-Ding, ne? Also Journalismus und Journalistin zu sein. Wobei dann ja wiederum auf der anderen Seite, das ja nicht mal ein geschützter Begriff ist in Deutschland, ja, zumindest so, ne, wo du aber auch genau merkst, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Journalistin bezeichnen würde, was ich nicht mal tue, was lustigerweise ja andere machen. Same here, ich bin nicht Journalistin. Dass ich dann aber auch mal schon merke, wie so gewisse Leute die Nase rümpfen, wenn sie das dann irgendwie mitkriegen, weil sie sind auf die Journalistenschule gegangen, ne, so. Also wo du auch wieder merkst, ja, für einen Quereinstieg ist in so einem Konzept dann echt kaum ein Raum da. Was natürlich dann wiederum das klassische Vielfältigkeitsproblem reproduziert, ne? Also welche Leute sitzen eigentlich in den Redaktionen, welche haben da Entscheidungsgewalt? Oder hat man vielleicht nur die eine Frau of Color da, um so ein bisschen die gute türkischstämmige Person auch. Ja, so, also ne, welche Stimmen lässt man da eigentlich zu, welche lädt man auch wirklich ein, beziehungsweise werden auch genuin gefördert innerhalb solcher Strukturen. Ja. In der Bevölkerung haben ja irgendwie über 20% einen Migrationshintergrund, dieses Wort. Ja, ja, es hat ja seine eigenen Probleme. Aber gut, ja. Und in Redaktionen sind es irgendwie 5%. Da war auch letztens ein Beitrag bei ZAP. Ah, krass. Den können wir euch auch in die Shownotes packen. Ja, ja, ja. Der war richtig gut. Da hat Vanessa Wu drüber gesprochen auch. Der Shoutout an Vanessa und ihren Rise and Shine Podcast. Ja, auch großartig. Finde ich sehr gut. Ja. Aber auch bei Vanessa ist es dann so, extrem krasser Bildungsweg, den sie jetzt hingelegt hat. Die hat ja jetzt alles sozusagen abgetickt, was auch notwendig war, offensichtlich, um in diese Position zu kommen, in so einem prestigeträchtigen Haus zu sitzen. Also die hat klassisch, du musst halt doppelt so gut sein. Klassisch, du musst doppelt, dreifach so gut sein und dann schaffst du es und da muss dann wirklich alles sitzen. Da wird noch 5-mal hingeschaut, glaube ich, und weiß ich nicht, ob man sich da Fehler erlauben darf. Dazu wird sie sicher selbst noch was erzählen. Ich höre immer sehr gerne zu. Ja, ja. Aber mir ist das nur aufgefallen, wie krass gebildet sie ist. Ja. Ja, genau. Also insofern auch tatsächlich nochmal Hinweis auf den Podcast Rise and Shine, wo sie ja auch mit darüber sprechen, wie es eben ist, als Arbeiterkind gerade nochmal in solche Strukturen reinzukommen. Ne? Definitiv. Und das meinte ich auch mit den Hierarchien nochmal kurz zu dieser E-Mail, die ich da bekommen habe. Die Person hat das dann gar nicht verstanden irgendwie, wo das Problem ist. Und das fand ich dann, das fand ich übelst hart, dass ich habe den Auftrag dann auch im Endeffekt nicht fertig gemacht und ich habe es dann abgebrochen. Ja. Und es war auch das erste Mal, dass das so passiert ist. Aber gut, ich war auch zum Beispiel vor 2 Jahren noch nicht so weit wie heute. Also es sind auch so die persönlichen Grenzzungen. Es war sicher schon vor 2 Jahren. Also dass du sozusagen auch sowas absagen kannst und damit okay bist. Und ja, genau. Die ganze Zeit denkst du, scheiße. Ja, genau. Also ganz okay war ich jetzt nicht damit. Ich habe viel Arbeit da rein investiert gehabt. Aber vor 2 Jahren hätte ich das noch auf Biegen und Brechen durchgedruckt. Und Hauptsache irgendwie, ich bin jetzt in diesem tollen Medium drinnen. Ich habe aber mittlerweile gemerkt, dass ich einfach nicht mehr bereit bin, ständig die Sensibilisierungsarbeit für andere zu machen, die eben in ihren vor lauter Privilegien einfach gar nicht sehen, wie sie irgendwie andere ausbeuten oder wie sie zum Beispiel Druck von oben weiterleiten, von ganz oben nach ganz unten. In diesem Fall war ich ganz unten als die Freie, die gar keine Rechte hat, aber irgendwie auf Abruf dann was liefern muss. Und dann wurde es auch noch ständig verschoben und bitte Leute, macht's das nicht, wenn ihr schon das Gefühl habt, so, da wird eure Zeit nicht respektiert, da werden eure Boundaries dauernd überschritten, ihr kriegt irgendwelche WhatsApp-Nachrichten um 20 Uhr, während ihr gerade auf der Couch kifft. Lasst es bitte einfach sein, so. Ja. Wirklich, ich wünschte, ich hätte das einfach früher schon gecheckt und, wenn mir einiges an Stress und Ärger erspart geblieben, der im Endeffekt sowieso nichts zu meiner Karriere beigetragen hat, denn ich wollte nie klassische Journalistin werden und trotzdem aufgrund dieses Prestigefaktors und ich bin auch kein Akademikerkind, dachte ich halt immer, ich muss es irgendwie beweisen und ich muss. Es gibt ja auch wenige Vorbilder oder mir würden jetzt spontan auch ehrlich gesagt erstmal keine einfallen, die es anders machen. Ja, wer macht es denn anders? Also was es aktuell gibt, sind halt viele Influencerinnen und die machen es oft halt schon anders, aber halt auch nicht so anders, wie ich es will. Und ich glaube eben Critical Influencing und Blogging erfährt gerade vielleicht deshalb auch wieder so ein fast schon Revival? Ja. Würdest du meinen? Doch, also, naja, gut, es ist schwer zu sagen, ne? Also ich finde ja spannend, dabei zum Beispiel zu beobachten, wie auf so einer Plattform wie Instagram sich da jetzt auch aufgrund der aktuellen politischen Lage, nicht nur in Deutschland, sondern ja auch weltweit, aber natürlich gerade so, was dich selbst betrifft, dass da wirst du natürlich schneller aktiv, aber dass das schon nochmal Leute dazu bringt, sich zu äußern, sich zu engagieren, die da jetzt vielleicht vorher eher nur ihr Frühstück fotografiert haben, mal ganz platt gesagt. Aber gut, das ist natürlich jetzt die Leute, denen ich da folge oder die Kreise, in denen ich mich da bewege, die sind natürlich schon eh nochmal sensibilisierter da als andere. Also ich glaube, du kannst schon auch auf so einer Plattform immer noch unterwegs sein und nur die krassen Yoga-Posen am Strand sehen und dich mit dem Rest der Welt beschäftigen. Also wie man das, ja, vielleicht ist das ja auch, beziehungsweise das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, was ich auch sehr spannend finde, weil ich selber merke, dass ich da auch immer wieder versuche durchzunavigieren, dieses, wie kriegt man das denn hin? Einerseits in diesem ausbeuterischen kapitalistischen System zu überleben und gleichzeitig auch sich abzugrenzen, ohne dass man aber komplett abdriftet in so eine apolitische Wohlfühlwelt, die durchkuratiert ist, bis der Arzt kommt. Also dieser Rückzug ins Private, das ist ja eine konkrete Bedrohung, um dann genau dieses eigentliche notwendige politische Engagement auch auszubremsen. Also der Rückzug ins Private, der geschieht bei mir jeden Tag ab 19 Uhr. Sehr gut. ungefähr. Und klar, ich sehe den auch überall auf Instagram als wirklich strahlende Alternative manchmal. Mhm. Geht's dir da auch so, dass du dir denkst, boah, entweder die Leute sehen es nicht oder sie haben es vielleicht wirklich schon einfach abgeschrieben, also quasi so komplett gesagt, ja, okay, ich hatte meine Zeit, ich habe so und so lang irgendwie versucht, was zu verändern und dann bin ich halt von change it to leave it gegangen. So mehr die Burnout-Variante. Ja, die Burnout-Variante. Ich glaube halt, um nicht auszubrennen, braucht man wirklich extrem viel Distanz, auch zu den Medien. Zum Beispiel auch in stressigen Phasen mal Auto-Reply bei E-Mails einschalten. Das ist schon für den Kopf gut, weil man weiß, dass die Leute wissen, dass man nicht antworten kann. Ja, das stimmt. Es ist total basic. Oder ich habe keine Apps fast auf meinem Handy. Ich habe die Instagram-App nur so 10 Tage im Monat circa auf meinem Handy. Man glaubt es kaum, weil ich ja ständig poste. Aber ich automatisiere das alles. Mhm. Also ich plane so wirklich wie eine eigene kleine Redaktion meinen Feed vor mit so 20 Posts für einen Monat oder so oder für 2 Wochen, kommt drauf an, wie stark frequentiert ich die Leute bombardieren möchte mit meinen Messages. Und dann ist das Instagram-Thema für mich auch wieder für die Zeit gelaufen. Mhm. Und ich schaue dann alle 4 Tage mal rein, antworte. Aber das ist spannend, also weil du es wirklich jetzt schon eher so redaktionell betrachtest. Ja. Weil du könntest ja sonst auch sagen, dann bin ich jetzt halt gar nicht auf Insta die ganze Zeit. Also weil ja klar ist, wenn du einen kompletten Break machst, fliegst du ja auch wieder raus aus allen Algorithmen, bevor du da wieder bei Leuten auftauchst. Also das ist schon auch ein Risiko. Ja. Wo man sich schon auch die Frage stellen muss, okay, inwiefern lasse ich mich darauf ein, dass das auch wieder einen Druck ausübt, ne? Also du meinst dieser Druck des ständigen Postens, dass ich damit entgehe? Ja, also zumindest so? Da ist, genau. Ja, wobei ich bis jetzt gar nicht so schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Also ich habe manchmal auch so 3 Wochen, wo ich gar nichts mache und es ist noch nie irgendwie was passiert. Ich habe immer noch so constant growth. Wobei ich mich da auch manchmal frage, für was will ich eigentlich diese Massen Followern? Also es wird ja auch eben, umso mehr Follower man hat, umso stressiger wird's ja, umso mehr Leute wollen was von einem und man muss dann umso mehr, glaube ich, entscheiden, ja, nein und sich so Listen machen, so, okay, ich bekomme eine Anfrage hinein. Was bekomme ich von dieser Anfrage? Ist das irgendwie so ein Flowchart? Wirklich so ein Flowchart, so was ist das Ergebnis? Mm. Oder ist es dann nur etwas, wo ich 20 Stunden Arbeit investiere und am Ende ist es eine Printpublikation in einer Tageszeitung, die 10.000 Stück Auflage hat und ich habe mich dafür komplett überarbeitet? Oder sitze ich hier mit dir, weil ich dich schon immer mal wiedersehen sozusagen wollte. Stimmt, einmal, das hätten wir einmal erzählen sollen. Ja, ja. Wir kennen uns tatsächlich schon, weil du mal bei der Lesung warst, wo ich in Wien war. Genau. Und zum Beispiel dich wollte ich einfach auch mal wiedersehen und ich finde es cool, was du machst. Und da ist es einfach, das war einfach ein klares Ja. So, yeah, yeah. Nur so, mit Anne will ich was machen. Yay. Und genau, also ich glaube, sich da einfach wirklich Regeln setzen und bewusster. Bewusster ja. Und ich habe da echt auch so eine Liste. Ja, sehr gut. Ja. Ja, gut, ich glaube, das hilft schon auch. Also ich glaube genau, dieses bewusst entscheiden, wo will ich eigentlich hin, anstatt immer nur Dinge passieren zu lassen. Ja. Das ist schon ein großer Unterschied, ne? So mit einer Intention auch irgendwie ranzugehen. Eine Freundin von mir hat da mal einen echt Orgenvergleich gezogen, deshalb zitiere ich sie jetzt auch nicht. Sie hat einmal gesagt, das ist wie mit der Rape Culture. Irgendwann sind dir deine Grenzen halt viel schneller bewusst und du merkst viel schneller, wenn du begrapscht wirst. Aber ohne Scheiß, ich muss da auch dran denken. Also, weil ist das zu arg jetzt? Nee, ich musste da auch dran denken, weil das am Ende immer auch mit Grenzüberschreitungen natürlich zu tun hat. Und für mich ist das, ich habe es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, auch gerade nochmal speziell mit weiblicher Sozialisation natürlich konnotiert, ne? Und wo das gerade, also wo ich auch gerade, weiß nicht, ich sag das zum Beispiel auch immer, wenn es um Hasskommentare im Netz geht, es macht Leuten immer klar, so, hey, bloß weil du auf Twitter bist, hat niemand das Recht, da mit dir in Kontakt zu treten, weil du da deine Meinung geäußert hast. Das ist, du würdest auch nicht mit jeder Person sprechen, die auf der Straße lang geht. Also das hat auch was mit Grenzsetzung zu tun, so, ne? Und also ich glaube schon, dass das da, also sozusagen, das ist so eine Eskalationsstufe von, wie werden Grenzen überschritten, wie normalisiert ist es, Grenzen zu überschreiten. Ja, und quasi, weil man es nicht anzeigen kann, diese Grenzüberschreitungen im Arbeitsbereich, was irgendwo auch schwierig wäre, diese ganzen subtilen Sachen, gerade im Arbeitsbereich, so passiv-aggressive E-Mails, was macht man damit? Ja, so. Dann kommen wir wieder zum Thema Emotional Labor. Wie freundlich muss eine E-Mail sein und so weiter. Anyhow, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde gerade diesen Machtaspekt bei der MeToo-Debatte mega spannend. Mhm. Dass der halt eben nicht nur im Bereich sexuelle Übergriffe geht, sondern auch einfach... Dass wir auch gemerkt haben, wir müssen die Debatte viel breiter führen. Viel breiter. Ja. Ich wünschte mir, das würde sich eben auch auf den Arbeitsbereich ausweiten, wo es halt nicht darum ging, dass eine Frau mit jemandem gezwungen wurde, da im Hotelzimmer zu sein, sondern auch, was ist mit den Frauen, die von ihren Chefs einfach wie Leibeigene behandelt werden. Da habe ich auch so eine Stelle in meinem Buch, gleich bei der Einleitung vom Kapitel Arbeit. Das war bei meinem ersten Job in einer Anwaltskanzlei und ich war halt Aktenschichterin. Mhm. Und da hat auch eine Frau gearbeitet, die war so 50. Und unser aller Chef war so 65. Und der Chef, der war halt so arg zu der, zum Beispiel, wenn sie halt um 5 gehen wollte, um 5 war auch so das Ende der Arbeitszeit. Ja, was ja, okay ist. So hat er ihr gesagt, so, na, was gehst schon wieder? So, wirst dich wieder abholen lassen am Bahnhof? What? Und das war halt so, kann man das jetzt anzeigen? Ja, ja. Was ist das? Aber also, wenn du dann bedenkst, so du hörst das so jeden Tag. Ja. Ne? Ja. Also halt eben Mobbing oder so diese krasse Hierarchieausübung. Was machen wir mit diesen Dingen? Ja. Ich weiß es nicht. Was sollen wir machen? Es fehlt wie so ein Me Too, Me 2 für so Machtausübung am Arbeitsplatz. Mhm. Also wenn du da noch was machen willst, ich bin dabei auf jeden Fall. So für nächstes Jahr. Ja. Also ja, ich glaube, aber meine Hoffnung wäre ja, dass es sozusagen sich daraus auch jetzt noch mehr entwickelt. Ja. Also ich meine, das ist ja dann wiederum auch die Kraft von diesen Hashtags, gerade wenn sie breit diskutiert werden, dass es dann eben so Abspaltungen nochmal gibt wie Me2 oder MeQueer auch zum Beispiel. Ne? Ja. Und klar, also ich... MeFree. Ja, yeah, who knows. MeWork, keine Ahnung. Yeah. MeWork. Wobei das klingt dann fast schon wieder wie, weiß nicht, das Krümelmonster oder so, keine Ahnung. Ja, das erste Thema, aber es war gerade einfach lustig. Ja, ja. Sorry. Nee, aber das bringt mich gerade noch zu einer nächsten Frage und zwar, vielleicht ist das ja jetzt auch im Buch drin, ich muss ja zugeben, ich habe es jetzt leider noch nicht gelesen, sondern kenne deine Arbeit eher aus anderen Texten, die jetzt halt im Netz passieren und was du so auf Insta machst. Aber hast du denn so konkrete Tipps fürs Überleben in diesen Strukturen? Also ich meine, die sind ja, glaube ich, schon nochmal, also correct me if I'm wrong, aber kann ja auch sein, also ich würde mir halt behaupten, dass die auch durchaus in so einer kreativen Branche, künstlerischen Bereichen, also gerade wo es um so Schreiben sowas auch geht, nochmal stärker sind, weil es eben oft diesen Anklang hat, ja, das ist ja jetzt deine Leidenschaft, ne? Ja. Da will man sich selbst verwirklichen und dann ist es halt schneller möglich, da Grenzen zu überschreiten. Also wie kann man da besser durchnavigieren? Wie kann man da besser drin überleben? Oder müssen wir sowieso alles anzünden? Ja, ich bin sowieso für alles anzünden, weißt du eh. Ich finde, ja, es muss einfach ein Machtwechsel geschehen. Gleichzeitig zum Beispiel würde es jetzt auch nichts bringen, einfach zum Beispiel die machtgeilen Männer mit machtgeilen Frauen auszuwechseln. Würde jetzt auch nicht immer was bringen. Nee. Aber also, das hast du jetzt auch nicht gemeint. So. Nee, aber das finde ich auch das Schlimme, wenn man dieser Frauenquotendiskussion, wo so klar ist, natürlich ist nicht einfach nur... Wir brauchen eine Feministinnenquote. Richtig, ja, eigentlich. Oder eine Antikapitalistinnenquote. Ja. Ich bin für eine Antikapitalistinnenquote und eine Anti-Ausbeuterinnenquote. Finde ich gut. Für das bin ich. Und zum Überleben noch, lasst euch einfach von niemandem einreden, dass ihr einfach nur ein bisschen Yoga machen sollt und dann ist alles wieder gut. Dazu habe ich noch ein Zitat. Sehr schön. Ich empfehle hierzu auch das Buch Das Wellness-Syndrom von Carl Sederström und André Spicer. Whatever. Hauptsache Sean Spicer. So. Hier ist es. Stress wird zu einem rein persönlichen Problem und Achtsamkeit wird als genau die richtige Medizin angeboten, um den Angestellten dabei zu helfen, in einer toxischen Umgebung effizienter und ruhiger zu arbeiten. Achtsamkeit ist bei den beiden Autoren zufolge ein Weg, die Verantwortung für soziales Leiden auf den Einzelnen abzuwälzen. Anstatt also die eigentlichen Ursachen für diese Gefühle anzugehen, liefert uns die Achtsamkeit Werkzeuge unter Anführungszeichen zur Selbsthilfe. Das Grausamste an dieser Verdrehung ist, dass Stress, Angst und Depression nicht als eine Wirkung der Arbeitsumgebung gesehen werden. Sie sind vielmehr eine Folge der eigenen trägen und unkonzentrierten geistigen Gewohnheiten. Wenn man sich durch zu viel Arbeit gestresst oder angesichts einer bevorstehenden Umstrukturierung unsicher fühlt, muss man nur die Kakophonie negativer Gedanken beseitigen, tief einatmen und sich konzentrieren. Ja, wenn es mal so einfach wäre. Ja, und aber es ist auch wieder das klassische Victim-Blaming, ne? Du bist schuld, nicht die Struktur. Achtsamkeit ist das größte Victim-Blaming, das auf Instagram 2018 stattgefunden hat. Naja. Period. Mein Satz dazu. aber hier, da geht's noch weiter, auch nämlich zu diesem, wo habe ich denn das hier? Prekarität. Finde ich auch sehr schön. Es wird uns ständig gesagt, dass wir unser Aussehen, unsere Freunde und unsere Arbeit selbst wählen. Vielleicht auch zu dem, was du gesagt hast mit dieser Selbstverwirklichung. Mhm. Wir können uns dafür entscheiden, positiv, produktiv und auf Linie des Unternehmens zu sein. Temporäre Beschäftigung wird oft als ein Weg präsentiert, die Wahlmöglichkeiten zu maximieren. Wir sind ja so flexibel, wir können überall hin, digitale Nomaden sein. Nicht nur für den Arbeitgeber, sondern auch für den Arbeitnehmer. Dieser Zustand ständiger Unsicherheit bringt uns dazu, wie ein Unternehmen zu handeln, einen Lebensplan mit unseren Zielen aufzustellen, langfristige Investitionen zu tätigen, flexibel zu agieren, unser Lebensunternehmen umzustrukturieren und die notwendigen Riesen ein... Entschuldigung, ich lese es einfach kurz noch einmal. Dieser Zustand ständiger Unsicherheit bringt uns dazu, wie ein Unternehmen zu handeln, einen Lebensplan mit unseren Zielen aufzustellen, langfristige Investitionen zu tätigen, flexibel zu agieren, unser Lebensunternehmen umzustrukturieren und die notwendigen Risiken einzugehen, um unseren Profit zu maximieren. All dies erfordert ein ständiges Wählen, wer wir sein wollen, enthält aber auch die verborgene Mitteilung, dass wir vielleicht die falschen Entscheidungen treffen. Mhm. Ja. Dieses Buch ist so on point und es hilft auch dabei zu verstehen, dass man nur alles falsch machen kann. Ja, ich glaube, also, dann hast du schon alles optimiert, wie es sein soll. Und ich bin auch dabei, mein Leben zu optimieren. Ich gebe es zu, weil ich möchte mehr Freizeit haben und ich möchte nicht overwhelmed sein jeden Tag, wenn ich das Internet öffne. Mhm. Und wenn du dann aber trotzdem noch irgendwie Anxiety hast oder Depressionen oder Stress fühlst, dann hast du einfach nicht genug getan. Mhm. Dann hast du immer noch nicht genug outgesourced oder noch nicht genug Yoga gemacht. Und nichts gegen Yoga und Meditation kann man ja ruhig machen, aber es ist halt keine Antwort auf diese absurden Arbeitsumstände, die wir halt auch hier haben und hoffentlich bald nicht mehr so krass haben werden. Aber wie es aussieht, bis auf weit. Ja, glaube ich jetzt schaut irgendwie nicht so aus, als ob sich das jetzt so super bald ändern würde. Eher im Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl, gerade wenn man sich so das Zeitungssterben ansieht, zwar wieder sehr journalistisch, aber schaut einmal an, was das Jahr alles eingegangen ist. Also ja, und also ne, du merkst das ja auch schon, oder ich merke das ja vor allem auch im Austausch mit JournalistInnen, gerade wenn sie für Online-Medien arbeiten, wie gehetzt die sind. Also das ist ja nicht mal so, dass ich nicht verstehen kann, dass die stehen total unter Druck, so, dass es dann nicht immer möglich ist, so gute Arbeit abzuliefern, wie sie vielleicht möchten. Das macht natürlich auch was mit uns, wenn das so der Normalzustand einfach wird, auf den sich das alles einpegelt, ne? Ja, und ich finde es eben fatal, dass dann eben in diesem Rückzug im Privaten mit diesem ganzen Achtsamkeits-Influencing und Podcasting und was auch immer, dass da so eine Art Ersatztherapie stattfindet. Und dass dann so eben gesagt wird, jetzt, also so, wird fast schon so geschrien, so jetzt entspann dich mal. Jetzt, so schütteln noch es ist wie so das infantilisierte entspann dich mal durch so eine süße Ansprache, so du Liebe, entspann dich. Entspann dich, mach die Augen zu und atme erstmal tief durch. Das ist so geil, wenn du diese Stimme hast, du hast es schon mal auf Insta gemacht, du hast durchgebrochen vor Lachen und die ist immer so die deutsche Stimme. Ja. So, hallo meine Liebe. Wir sind wieder da mit deinem Podcast zu Mindfulness und Achtsamkeit. Wie du dein Leben schöner, ich weiß nicht was, und sanfter gestalten kannst. Keine Ahnung. Wie du negative Energie aus deinem Leben entfernst und dich auf das konzentrierst, was wirklich wichtig ist. Ja, und am besten noch ein paar Kristalle kaufen oder so. Keine Ahnung, ich finde es auch schwierig. Also ich muss schon zugeben... Ich hoffe, wir sind uns jetzt nicht komplett lächerlich. Also ich finde, das passt sehr gut. Ja. Also ich muss ja zugeben, deswegen habe ich das auch navigieren genannt vorhin, dass ich schon auch, ja, also das ist wieder dieses klassische Problem von, es gibt kein richtiges im Falschen. Ne? Also, ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja. Dass du schon natürlich gewisse Strategien brauchst, um halt klarzukommen. Also ich zum Beispiel brauche definitiv so eine gewisse Yoga-Routine, weil ich weiß, ich fühle mich dann besser danach, so. Also ich kann wieder runterkommen, kann irgendwie wieder meine Gedanken nochmal anders ordnen und so weiter. Und dass es mir auch anders geht, wenn ich diese Routine nicht habe. Ja. Agree, ich gehe laufen. Laufen ist mein Yoga. Aber, dass man irgendwie schon sich dessen bewusst sein muss, okay, das ist jetzt halt auch mehr so ein Pflaster auf so eine richtig krasse Wunde. So eine Fleischwunde, wo du mit so einer Shotgun so einen Splitter abbekommen hast und deine Hand ist schon verfault. Und das du kannst sie auch nur noch so... Ja. Ich habe Fargo geschaut letztens. Ah, okay, gut. Frisch inspiriert. Ich schaue echt zu viel Netflix. Aber warum schaue ich zu viel Netflix? Weil ich brauche auch einen Coping-Mechanism. Yep, das ist es halt. Also das sind halt solche Strategien, die man ja auch anwendet, weil... Ja, ich weiß gar nicht, was dann passieren würde, wenn wir alle irgendwie freidrehen hier. Ich bin ja dafür, dass wir einfach alle weniger machen. Das sowieso. Weil wenn alle weniger machen würden, müsste niemand ständig andere übertrumpfen. Manchmal denke ich mir so, das hat Linus Volkmann mal so geil gesagt, sobald quasi man einen Podcast zum Thema so Mindfulness entdeckt hat, sind schon 4 Hydras quasi dann entstanden, die das kopieren. Und so, das finde ich halt so arg, dass wenn ich ein halbes Jahr offline wäre, ich weiß nicht, was dann wäre. Ja. Also 3 Wochen ist wirklich so das Maximum, was ich mich so nicht traue, aber ja, man ist halt wahrscheinlich schon irgendwann weg vom Fenster. Wann glaubst du, ist man weg vom Fenster, wenn man mal aufhört? Wenn man wirklich sagt, scheiß auf alles, ich gehe jetzt ein halbes Jahr Sabbatical und danach mache ich irgendwas anderes? Das ist eine gute Frage, aber es ist auf jeden Fall klar, dass es mittlerweile ein Privileg ist, nicht auf Social Media zu sein. Es hat sich so umgekehrt. Ab, oder? Ne? Ja, weil eigentlich waren die Chancen, die man damit hatte, gerade um Gegengewicht zu schaffen zu dem, was so im Mainstream, in Anführungszeichen, nicht an Stimmen stattfindet, gerade im Bereich Feminismus. Ja. Das ist immer noch, finde ich, wichtig, aber das hat sich mittlerweile eben so umgekehrt, dass du halt sofort merkst, okay, wenn ich da jetzt nicht die ganze Zeit aktiv bin, dann werde ich einfach viel weniger wahrgenommen oder gar nicht mehr. Und dass du jetzt diesen Druck ja auch hast, dann, das kommt ja noch mit dazu, so nach dem Motto, warum hast du dich jetzt noch zu Thema XY noch nicht geäußert, wo irgendwie klar ist, ey, vielleicht habe ich gerade vor einer Sekunde davon erfahren. Kommt das bei dir oft vor? Ja, doch. Also dieses, naja, das sowieso im Sinne von, ja. Warum habe ich mich jetzt hier nicht zu den 3 Fällen gegen Gewalt gegen Frauen geäußert, die alle mittlerweile noch passiert sind, während ich das letzte Mal was gesagt habe, so wo ich so, wenn, ja. Wenn ich mich zu jedem Fall äußern würde, dann würde ich gar nichts anderes mehr machen. Das frage ich mich auch oft, aber, so, ja. Weil ich das Gefühl habe, ich habe eh schon so viel gesagt. Kennst du das, dieses Gefühl? Oh, ja. Ja. Du hast ein Buch geschrieben. Ja, du hast so viel gemacht. Aber das zählt dann irgendwie nicht mehr in dem Moment. So, das ist so durch, hat man das Gefühl. Und das finde ich halt krass. Also ja, dieses Verfallsdatum. Finde ich auch so, dass man immer wieder, deshalb eben auch bin ich froh, dass es das Buch gibt, dass ich jetzt sagen kann, da ist es zumindest jetzt einmal gebündelt und das ist jetzt für die nächsten, zumindest 2 Jahre irgendwie gültig, hoffentlich 3 oder hoffentlich auch nicht, also je nachdem, wie man sieht. Aber ich habe auch zu diversen arbeitsrechtlichen Sachen schon so viel Aufklärungsarbeit gemacht und so viel schon irgendwie da gemacht, was unbezahlt war und was irgendwie ja sicherlich auch manche Arbeitgeber abgeschreckt hat. Also es ist jetzt nicht bei jedem wahrscheinlich gut angekommen. Mhm. So ist es halt mit, so ist es ja mit Aktivismus auch, ja, oder? Also du stößt halt auch Leute ab, weil sie sich denken, so, was ist das denn für eine krasse Person? Du musst dich immer auch damit wohlfühlen, unbequem zu sein. Ja, genau. Und ich will halt, dass die Leute einfach mal auch das nachlesen, aber es bringt nichts. Du musst das, deshalb kuratiere ich meinen Feed, dass ich so häppchenweise so das so einstreue, was ich schon alles gesagt habe. Mhm. Also ich schreibe auch gerade nichts Neues, will ich jetzt auch mal für 2-3 Monate nicht machen. Ja, und fair enough, du hast ja wirklich viel. Ich habe so viel gemacht die letzten Jahre und das ist auch so eine Sache im Spätkapitalismus, es zählt halt nichts mehr. Es zählt nicht. Mhm. Du kannst schon 2 Bücher publiziert haben, für das 3. musst du trotzdem wieder von ganz unten anfangen. Außer sie waren halt ein absoluter Bestseller, dann rennen sie dir natürlich den Laden ein. Aber dann wollen die Leute im Kern meistens auch eher, dass du dasselbe schreibst, genau, mit anderen Worten. Genau, also ist auch wieder nicht gut. Nee. Also ein Bestseller ist irgendwo auch schlimm dann, weil auch wieder viel größerer Druck und eben die wollen, dass du dich reproduzierst und dass du redundant wirst. Mhm. Ja, und da gibt's eben so dieses Career Climbing Ladder ist halt für viele Freelancer oder halt nicht nur für Freelancer, du fängst halt immer wieder von unten an. Mhm. Du musst dich immer wieder behaupten, musst immer wieder dein Know-how präsentieren in einem 15 Minuten Elevator Pitch. Machen sogar noch kürzer. Ja, 15 Minuten im Aufzug. Jetzt hast du schon viel zu tun. Da esse ich ein Brötchen. Ja. Aber dazwischen noch. Stell ich mir vor, wie du den Pitch machst und währenddessen ein Brötchen isst. Das war schon wieder geil. Ich nehme gleich hier drüben noch den Donut. Sehr gut. Ja. Ach, ja, also wie ihr merkt, es ist ein komplexes Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Wir sind auch natürlich jetzt hier längst nicht am Ende damit. Aber ja, mich würde tatsächlich... Naja, wobei, wir hatten es schon mal angesprochen. Also wenn du jetzt sozusagen dir das ideale Ergebnis wünschen könntest von den Leuten, die dein Buch lesen, wie sie damit nachher in die Welt gehen, also dass sie sozusagen selbstbestimmter... Ja, ich will, dass sie Auftraggeber oder Arbeitgeber nicht mehr befriedigen, die ihre Bedürfnisse nicht respektieren, nicht anerkennen und nicht wertschätzen, sei es monetär oder emotional oder wie auch immer. Das ist natürlich irgendwo auch eine privilegierte Aussage, weil manche können das einfach, können nicht wählen. Ja. Und da, finde ich, müssen die Privilegierteren solidarisch sein. Das ist unabdingbar, damit sich da was ändert. Bildet Banden auch immer. Ja, und statt irgendwie die Leute beim Chef zu verpetzen, verpetzt lieber den Chef. Also so. Ja. Also, dass halt einfach gar nicht mehr diese Hierarchien entstehen. Ja. Das wäre mein Ziel. Oder dass Menschen auch selber reflektieren, was sie vielleicht in ihrer Vergangenheit irgendwie zugelassen haben und sehen, okay, fuck, da wurde eine Grenze überschritten. Mhm. Weil die halt meine Erfahrungen lesen und sich damit identifizieren und sagen können, ja, das ist mir auch passiert. Also, ja, und eben viel austauschen. Und ich hätte natürlich auch gerne ein Me-Work oder Me-Free. Mhm. Hätte ich auch irgendwie gerne, dass sich da was tut. Aber ich glaube, da sind die Barrieren einfach noch zu hoch, dass die Leute sowas teilen. Ja, da merkt man einfach auch dran, wie prekär am Ende die Verhältnisse ja, sind. Ja, also das, bei sexuellen Übergriffen ist sich jetzt irgendwie jeder einig. So, ah, das kann ich jetzt sagen. Aber wenn man auf der Arbeit noch ungerecht behandelt wird, das kann man noch nicht sagen. Naja, wobei, also wenn ich mir angucke, wie die Untersuchungen jetzt im WDR zum Beispiel gelaufen sind, da ist ja auch klar rausgekommen, dass die Strukturen auch gerade Machtmissbrauch begünstigt haben, zum Beispiel bei freien Mitarbeitenden. Also das ist schon auch eins der Ergebnisse gewesen. Was ist da rausgekommen? Also jetzt konkret bei diesen Freien? Naja, dass die Strukturen, wie sie bisher angelegt waren, besonders problematisch waren für freie Mitarbeiterinnen dann natürlich. Oft, die logischerweise da noch weniger Handhabe haben, irgendwas zu sagen, weil sie dann noch ein ganz anderes Abhängigkeitsverhältnis, ein krasseres Abhängigkeitsverhältnis haben als jemand, der irgendwie angestellt ist im Unternehmen. Aber glaubst du, dass das Männer auch hatten beim WDR, dieses Abhängigkeitsverhältnis als Freie? Wurde das auch untersucht? Also das wurde generell untersucht, ja. Nicht nur in Bezug auf sag ich mal, diesen sexualisierten Aspekt, aber ist natürlich leider auch klar, dadurch, dass Sexismus dann im Spiel ist, dass es dann für Frauen nochmal stärker würde ich jetzt mal sagen, anfällt. Aber es ist natürlich ein Beispiel von, eigentlich müsste das überall mal... Ja, also ich kenne auch viele Männer, Freelancer, passieren, ja. Die werden auch teilweise kriegen einen Tag vorher die E-Mail, ja, kannst du morgen kommen ins Office und werden auch scheiße behandelt. Ja, genau. Also das. Also was das angeht im Arbeitsbereich, gibt es sicher ein Gender Bias, aber ich habe halt echt viele männliche Freelancer-Kollegen auch, das ist so, wie du sagst. Du bist dann einfach in der Hierarchie ganz unten. Und da ist das ist egal, ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau. Du bist ganz unten. Und was ich nur so mitbekomme, dass, also was sexuelle Übergriffe angeht, habe ich da noch nichts gehört. So hat mir jetzt keiner erzählt. Aber schon auch so eben keine Antworten oder ewig lang nicht bezahlt werden, Mahnungen schreiben. Da ist es irgendwie so, dass die genauso halt arm dran sind. Ja. Definitiv. Aber die Festanstellung ist auch keine Lösung. Nee, vielleicht mein Abschlusswort. Ich bin immer noch froh darüber, dass ich selbstständig bin. Ich plane auch ein zweites Buch auf jeden Fall. Ich möchte weiter Bücher schreiben. Ich würde auch gerne einen Podcast machen, in dem ich mich nicht komplett selbst ausbeute. Also es wird noch ein Weilchen dauern, bis das so steht, wie ich das haben möchte. Ich möchte unabhängig sein und... es gibt sie, die fairen Auftraggeber. Es gibt sie, die coolen Menschen, mit denen das super funktioniert. Ich habe auch, also ich nehme da immer das Idealbeispiel, was ich auch seit 2 Jahren habe mit einem Auftraggeber aus der Schweiz. Da die schreiben mir rechtzeitig zurück, die geben mir ausführlich Feedback, die schicken mir nochmal einen Link, wenn was online geht oder wenn ein Projekt fertig ist, dass ich nochmal drüber. Ja, das sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Die kriegt man dann so zufällig mit so. Und die wollen noch meine Meinung noch zu Verbesserungen auf ihrer Seite und die Zahlung funktioniert, es ist fair bezahlt und das ist halt super. Top. Also das gibt's auch. Und das ist eigentlich, wenn du das jetzt aufziehst, so. Ist es auch so, warum ist das jetzt nicht warum ist das nicht der Standard? Ja, warum hat sie das jetzt erzählt? ich habe eben auch Rowohlt war super, also ich bin mit meinem Verlag jetzt auch sehr zufrieden gewesen, wie das auch funktioniert hat mit dem Buchschreiben, weil man da eben mehr seinen eigenen Stil einbringen kann, sein kann, wie man will. Also zumindest wurde mir das wirklich gewährt und da wurde auch nicht viel reingepfuscht. Da wurde wirklich, bis auf die Titeldiskussion. Ja, aber das ist ein spezielles Thema. Das hat jeder. Ich bin trotzdem zufrieden, wie es geworden ist. Ja, und super. So ist, glaube ich, die zukünftige Richtung. Grenzen setzen, autonom sein, sich organisieren. Mhm. Ja. Und dann Revolution. Und dann alles anzünden. Genau. Oder vorher schon. Also nicht nach der Revolution. Genau. Während der Vernetzung schon mal das Benzin. Nein, also. So. Gut. Ja, super. Ich freue mich sehr, jetzt noch mehr drauf, das Buch zu lesen. Ihr hoffentlich auch. Jetzt nochmal vielleicht für alle, die jetzt erst recht aufmerksam geworden sind auf dich und wissen wollen, wo sie dich und deine Arbeit finden. Das ist jetzt nochmal die Möglichkeit, alle Accounts und ja. Webseiten. Alle Accounts sind mit @Groschenphilosophin. Mhm. So einfach. Sehr, also das ist auch gut, ja. Gut gemacht, nicht so ja. Verwirrend mit genau. Irgendwie unterschiedlichen Namen. Genau. Sehr, sehr gut. Genau. Und zu dem Podcast, willst du da noch irgendwas sagen oder ist das noch zu früh? Puh, es wird auf jeden Fall um Arbeit gehen. Okay, das liegt jetzt irgendwie ja. Nah. Sehr ja. Schön, sehr schön. Ja, cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du hier gewesen bist im Gespräch mit mir. Wir werden jetzt, wie gesagt, noch weiter Donuts essen. Diskutieren. Off-air, Donuts essen, genau. Und noch mehr eben auch Banden bilden und Transparenz hier schaffen. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr mir sagt, wie ihr es fandet, welche Erfahrungen ihr vielleicht so im Bereich Arbeit, Selbstausbeutung versus Selbstverwirklichung gemacht habt und macht, dann schreibt uns gerne entweder auf Social Media, kleiner_3 als die Zahl, auf Instagram und auf Twitter und natürlich auch per E-Mail hallo@kleiner3.org. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns dahin auch immer Infos und Hinweise schicken, falls ihr selber mal bei uns einen Gastbeitrag veröffentlichen möchtet. Das sehen wir natürlich auch mal sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns mal drüber. Und ja, da bleibt mir nur zu sagen, schön, dass ihr zugehört habt. Und ich freue mich auf nächste Mal. Eure Anne. Bis dahin.